Bravo, mein gnädiger Gebieter. Jetzt erst beginne ich, das Geheimnis zu fassen. Jetzt sind mir deutlich Ihre geistreichen Pläne. Nicht wahr nach London, Sie Minister, ich Kurier und Susanna. Geheime Gesandtin, nimmermehr, nimmermehr, das sagt Figaro. Zieht es um Tanze den edlen Herren, zieht es um Tanze den edlen Herren, Gitarren werden spielen ihm auf, Gitarren werden spielen ihm auf, ja, spielen ihm auf, ja, spielen ihm auf. Mag er denn kommen in meine Schule für Kapriole, edle Herr Graf? Mag er denn kommen in meine Schule für Kapriole, edle Herr Graf? Ja, edle Herr Graf, ja, edle Herr Graf. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das leise, leise, leise, leise, leise, leise, leise, heuchelnderweise man ein Geheimnis enthüllen kann. Mystiker Wenden, durchlistern Wenden, über mit Schmerzen, drüber mit Scherzen, so wenn die Intrige wären, ich hab, wären, ich hab. Listiger Wenden, durchlistern Wenden, über mit Schmerzen, drüber mit Scherzen, wer da die Intrige wären, ich hab, wer da die Intrige wären, ich hab, wer da die Intrige wären, ich hab, wären, ich hab, wären, ich hab. Zieht es zum Tanze den edlen Herren, zieht es zum Tanze den edlen Herren, Gitarren werden spielen ihm auf, Gitarren werden